Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über eine großartige, fantastische Rollenspielreihe im Star Wars-Universum. Und zwar über Knights of the Old Republic. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Sith Lord eingeladen. Und zwar Darth Lloyd. Hallo Darth Lloyd, wie geht's? Gib mir dein Geld und spring da runter. Hallo. Wie ihr wisst, es ist immer der gute Markus. Hey Markus, was war dein erstes Knights of the Old Republic? Und wie bist du zu dieser großartigen Rollenspielreihe gekommen? Wie ich dazu gekommen bin? Eigentlich eine Geschichte, wie ich sie oft erzähle. Ich liebe Star Wars, ich habe an dich rangejammert. Warum gibt es keine guten Star Wars Rollenspiele? Und dann hast du mich angeschaut. Hast du schon mal was von KOTOR gehört? Nein. Gekauft, gespielt, gesuchtet. Das war der erste. Also jedes Mal dasselbe, wenn es in irgendein Game geht. Ich guck dich an und mein Spielelexikon in meinem Hirn fängt an zu rattern. Und innerhalb von einer Sekunde hat es eine Antwort. Genau. Ich habe so unnützes Spielewissen in meinem Hirn, das ist der Wahnsinn. Ja, aber so komme ich an gute Spiele, ohne vorher durch die ganzen schlechten durchzumüssen. Ich habe KOTOR damals kennengelernt in einer Spielezeitschrift damals. Wurde darüber berichtet und ich sage so, hey, ich mag Star Wars und das sieht eigentlich ziemlich cool aus und ich täte das gern spielen. Da ich natürlich wie immer das Glück hatte und immer den schlechtesten PC besessen habe, den man nur besitzen kann, habe ich diese Spiele jahrelang nie in die Finger gekriegt, bis ich irgendwann mal bei einem alten Freund war. Mittlerweile kenne ich ihn leider nicht mehr. Aber der hatte Teil 1 und Teil 2 auf dem PC und hat mir dann Teil 1 ausgeliehen, den ich dann auf dem Computer von dem damaligen Freund von meiner Mutter gespielt habe. Als wir Wochenende bei dem waren, habe ich mich an seinem PC einquartiert und habe Knights of the Old Republic gespielt. Und dann hieß es dann am nächsten Tag, ach Stefan, bist du schon wach? Wie, was? Ja. natürlich. Gerade eben aufgestanden. Ich habe dieses Spiel gesuchtet wie ein Wahnsinniger. Für jemand, der diese Spiele nicht kennen sollte, eigentlich ist es alte BioWare. Es ist von BioWare die Spiele und es ist so alte BioWare Formel tatsächlich. Du bist ein ganz normaler Random Guy oder Random Dude oder Random Frau, je nachdem, kann man sich entscheiden in den tollen Dingen, in den tollen Spielen. Und du sammelst Leute zusammen, reist auf verschiedene Planeten, tust verschiedene Quests machen und willst im Prinzip das große Böse besiegen. Will man das? Oder das Schöne ist vielleicht an KOTOR, eine Grundformel von BioWare. Oder das Schöne an KOTOR ist natürlich, man kann das größte Arschloch sein, das es in dieser Galaxis gibt, in diesem Game. Jetzt hört sich nach dem Spiel an, das ich kenne. Man geht rein, man holt sich, was man will, gibt niemandem etwas dafür. Ja. Ah, herrlich. Es sind großartige Spiele. Der erste Teil erschien im Jahre 2003 für die Xbox und für PC ein bisschen später in dem Jahr 2003. Wurde auf großartig auf Deutsch übersetzt mit großartigen deutschen Sprechern, worauf ich immer noch sage, die Sprecher sind fantastisch, die kann man sich wunderbar anhören, aber auch auf Englisch sind die Spiele natürlich sehr, sehr gut synchronisiert. Der Kontext in diesem Spiel ist, sie spielen ca. 4000 Jahre vor der Handlung des ersten Star Wars Films, beziehungsweise Episode 4, also Krieg der Sterne, und man übernimmt die Kontrolle über einen selbst erstellten Charakter und erkundet mehrere weitgehend freie, begehbare Planeten auf der Suche nach 5 antiken Karten, um den Sith Lord, der Oberbösewicht Malak und dessen zu finden und zu besiegen. Das Wichtige an diesem Spiel ist, der größte Teil der Spielhandlung wird in Dialogen erzählt. was halt BioWare typisch normal ist. Du hast halt einen Haufen Dialoge, aber auch ein bisschen Kämpfen dazu. Aber die Dialoge sind großartig, die Spiele sind unglaublich spaßig und die Entscheidungsfreiheit ist der Hammer in den Games. Die Entscheidungen stellen dich manchmal echt vor moralische Grundsatzfragen. Oh ja, du hast halt von, hey, löse diesen Mordfall auf, zu, oh Gott, was gab's da noch? Ach ja, hier ist so eine Seuche. Und du hast das Heilmittel dafür. Und gerade als das hieß, du kannst das Heilmittel anderen Leuten abreichen, heißt es, da kommt da einer entgegen und sagt so, hey, ich habe gehört, das ist so ein Heilmittel für die Seuche. Ja? Wie wär's, wenn du es mir verkaufst und ich gebe dir für einen Haufen Credits? Anstatt es diesen armen Leuten dazu geben, für umsonst? Komm schon. Fand ich immer ein sehr schlüssiges Argument im Übrigen. Scheiß auf die anderen Leute, fuck egal. Die können mir nichts bezahlen, richtig. Das Coole ist, finde ich, die haben damit mit dem ersten Teil einen Charakter erfunden, der sein kann, was er möchte. Und zwar Revan. Das ist der Charakter, den du spielst, egal männlich oder weiblich. Dieser Charakter heißt Revan. Was natürlich auch in dem Sinne ist, du erfährst später übrigens auch, dass du eigentlich auch mal böse warst. Keine Angst, ich setze am Anfang dieses Podcasts ein riesengroßes Spoiler-Warnung. Das heißt, wir können spoilern ohne Ende, hey! Weil man darüber tatsächlich reden muss, weil die Spiele sind großartig. Ja. Und man kriegt sein eigenes Schiff, die Ebon Hawk, die man am Anfang einen obergroßen Bösewicht abluchst. Und man reist halt mit den Figuren, die man trifft, auf der Suche nach dem Bösewicht Malak. Das Geile ist ja mit Revan, den sie da erfunden haben, mit der Hauptfigur, die du spielst, er kann sein, was er will. Oder sie kann sein, was sie will. Das ist das Coole. Sie kann ein Soldat gewesen sein oder er kann ein Dieb gewesen sein. Das ist vollkommen egal. Das ist das. Ja, das ist das Coole an dieser Revan-Figur, finde ich. Dass er ein blankes Stück Papier ist. Sehr hoch, weil du kannst jedes Mal eine andere Perspektive einnehmen. Also zumindest für Rollenspieler, wie ich einer bin. Zumindest für Rollenspieler, ja, genau, richtig. Die Story läuft weitestgehend gleich ab. Es wird auch sehr, sehr wenig drauf eingegangen, auf dein Hin. Also es wird fast nicht auf dem Hintergrund eingegangen, aber ich finde die Idee halt geil, dass du halt sagst, ja, meine Kopfgeldjägerin zum Beispiel oder meine Jedi Inquisitorin, ne? Die war halt begeisterter Fan von irgendwelchen Sachen zum Reparieren oder so, wenn du es als Rollenspieler sehen möchtest. Finde ich halt geil. Ja. Was halt auch cool ist, wenn man dann tatsächlich einen Kumpel hat, so wie es mir geht, der in dem Fall du bist, der das auch super gut spielt. Weil ja. Es gibt auch Charaktere, die du wirklich nur freischalten kannst, wenn du die richtige Gesinnung hast. Richtig. Und was du auch mir auf erzählt der hast, hey, du kannst die und die mitnehmen. Nein, kann man nicht. Doch. Nein. Lag vielleicht daran, dass ich immer böse war. Wegen dir habe ich es auch gut gespielt. Wegen dir, ja. Oder man kann natürlich auch, das Schöne ist, Charaktere, die vorher gut waren, auf die böse Seite rüberziehen. Das ist halt auch so geil. Auf die richtige Seite ziehen. Das ist so geil. Da gibt es ja auch, also es gibt ja auch mehrere Figuren, die man trifft auf dieser Reise, die man hat. Als erstes triffst du natürlich Karth. Wo ich immer noch sage, Karth Onasi, wo ich immer sage, das ist tatsächlich der bessere Alistair. Der eindeutig bessere Alistair. Alistair ist eine der Figuren aus Dragon Age Origins. Und Karth Onasi ist einer der ersten Charaktere, die du triffst. Ich finde den halt cool. Als weibliche Figur kannst du Karth romancen. Und man trifft später noch den Part, den man als männliche Figur auch romancen kann. Und das ist Bastila Shawn, eine Jedi-Ritterin. Und die macht viel mehr Spaß umzukehren. Glaub's mir. Das ganze Spiel stimmt. Liegt sie dir in den Ohren mit, das ist aber böse, was du tust. Das macht man nicht. Ach, du wirst es schon noch erkennen. Und am Ende des Spiels sagt sie, du hattest von vornherein recht. Lass uns gemeinsam herrschen und du wirst es lieben, in dem Moment in ihre Augen zu schauen und dir zu denken, nein, ich werde dich jetzt töten. Ja, das kannst du tatsächlich alles tun. Du kannst ihr sagen, ja, du hast recht und wir sind die Bösen und ich kann nicht böse sein und ich muss gut sein. Auch wenn sie ein bisschen nervt, was ihre Ansichten angeht, sie zweifelt trotzdem sehr oft, yes, was sie tut. Sie kommt mir immer vor wie so ein Hardcore-Gläubiger, der noch nicht ganz mit seinem Glauben einverstanden ist. Ja, das stimmt. Sie ist so, also sie hat sich schon auf die Seite der Jedi-Ritter gestellt, aber sie zweifelt an sehr vielen Sachen, weil sie auch selber zweifelt, was sie jetzt genau tun soll. Zum Beispiel du kannst mich mit den einzelnen Charakteren auch wunderbar unterhalten und mit ihr kannst du dich auch über Ereignisse unterhalten oder wenn du sie mitnimmst und du zum Beispiel sagst, wenn du jetzt als Guter spielst und sagst, ja, diesen Typen werde ich nicht niederstrecken, sondern ich lasse ihn einfach verhaften und sie tatsächlich sagt, warum hast du ihn nicht getötet? Ich hätte ihn getötet. Ja, weil sie halt so ein absoluter Rein-Jedi sein will. Richtig, ja. Und das ist halt, sie hat Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, was dann auch sehr, sehr witzig ist auch. Dann gibt es natürlich die zwei nervigsten Charaktere, Mission Veo. Eine Twi'lek. Eine Schmugglerin. Ich mag sie nicht. Ich finde sie total so nervig. Ich nehme die jedes Mal mit. So nervig. Ich finde die so cool. Dann gibt's noch, die rennt ja immer rum mit ihrem Wookiee-Freund Salbar. Der geht den du, wenn Nerven. Du auf böse bist, wenn du auf böse bist, dazu zwingen kannst, ein bisschen abzuknallen. Das war lustig. Oh, das war so böse einfach nur. Der herrlich. Ich mochte sie, wirklich. Aber ich hatte die Wahl, dass ihr bester Freund sie tötet. Das muss man tun. Dann natürlich mein Lieblingscharakter, HK-47, der Attentäter. Oh, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich hasse ihn. Ah, er ist von einem Revan erbauter Attentäter-Druide. Und er ist großartig. Ich liebe den Kerl einfach nur. Ich hasse ihn, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe den Twi'lek-Assi. Dann gibt es noch Kandarus Ordo, den mandalorianischen Söldner, also Mandalorianer. Und mit der habe ich mich irgendwie nie so richtig beschäftigt. Der ist bei mir immer auf dem Schiff gegangen. Den holt man, stellt den so in der Stelle ab, wie so ein Gartenzwerg. Und da bleibt er auch stehen. Und sagt sich, irgendwann habe ich eine Verwendung für dich. Richtig, genau. Dann gibt es noch Johani, die Jedi-Schülerin, die du entweder auf die gute oder auf die böse Seite ziehen kannst. Sie ist ja abgehauen, weil sie angeblich was Böses gemacht hat, weißt du es noch? Weil sie so ein bisschen auf die böse Seite gezogen wurde. Ist das nicht die Jedi-Schülerin, die du aus diesem einen Komplex mitnehmen kannst, aber nur wenn du zu dem Zeitpunkt noch einer der Guten bist? Sie ist ein weiblicher Chatar. Eine Art, so ein bisschen katzenartig sieht die aus, ein ganz kleines Wesen. Ja. Stimmt. Richtig, und die triffst du auf der Suche nach der Sternschmiede. Die sagst du, nein, ihr könnt mir nicht helfen. Ich habe jemanden getötet, das kann ich sagen. Ich habe meine Meisterin getötet. Und die kannst du tatsächlich auf die gute Seite zurückziehen. Oder aber sie auf die dunkle Seite der Macht einfach verzweifeln lassen dann am Ende. Und man kann sie bei ihrer ersten Begegnung töten, anstatt sie in die Gruppe aufzunehmen, was dann auch sehr cool ist. Ja. Kann man. Es hat auch sehr, sehr gut gemacht. Ebenso wird Juhani getötet, wenn sich der Spieler auf dem Tempeldach der dunklen Seite und Bastila anschließt. So wird er erneut dunkler Lord der Sith und Juhani und Jolie, die versuchen, dich aufzuhalten, werden von Reva und Bastila getötet. Ah, es ist, diese Entscheidungen in diesem Game sind so geil. Einfach nur. Du kannst es tatsächlich richtig so nach deinem eigenen Gewissen kannst du dieses Spiel einfach spielen und es ist großartig. Ich hoffe nicht, dass dieses Spiel mein Gewissen darstellt, ansonsten sollte ich mir Gedanken machen. Oder niemals reich und mächtig werden. Oder niemals reich und mächtig werden, richtig. Dann gab es noch Meister Vrok. Das war ein Jedi-Meister. Ich glaube, den hast du auch nur getroffen, ne? Ich glaube, das war nicht der einzige. Nicht mit aufnehmen. Glaube ich. Ja, aber das war, glaube ich, der einzige Überlebende, so bei denen was. Ja. Malak hat, also der große Oberbösewicht, hat die unglaublich geile Fähigkeit. Er hat ein dickes Raumschiff, mit dem er einfach alles kaputt machen kann. Und zwar auch Planeten. Und ich glaube, er hat auch diesen komischen Jedi-Planeten beschossen und ich glaube, der ist auch ziemlich viel draufgegangen, soweit ich weiß. Bis auf er, soweit ich noch weiß. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da gab es noch Jolie Bindo. Das war der farbige. Der ist ein grauer Jedi. Der ist halt so ein alter Mentor. Ach ja, im Prinzip, der absolut neutrale. Was im Übrigen, finde ich, immer die schwerste Ausrichtung ist. Absolut neutral ist eine sehr schwere Ausrichtung, das stimmt allerdings, ja. Den triffst du ja dann auch. Ja. Den Typ. Ich glaube, der kommt noch mit dir rum, soweit ich noch weiß. Weiß ich gar nicht mehr so. Doch, der kommt, glaube ich, mit, aber wenn du ihm zu böse wirst, dann haut er wieder ab. Dann haut er, glaube ich, ab, ja, richtig. Und dann gibt es, wie immer noch gesagt, Darth Malak. Oder wie ich ihn genannte, der Mann mit dem Eisenkinn. Weil er keinen Unterkiefer mehr hat. Was ich sehr gruselig fand, also nur so ein Kabel daraus hängen hatte. Ich so, okay. Irgendwas musst du machen, wenn man dein Kinn mit dem Laserschwert wegfetzt. Ja, das stimmt, ja. Auf jeden Fall ist er ein unglaublich. Ich mag den Bösewicht. Ich mag Darth Malak. Ich finde die Idee von ihm ganz cool, dass er im Prinzip. Er ist Revan gefolgt eigentlich nur. Er war eigentlich nur ein Schüler. Ich glaube, er war ein Schüler von Revan, oder wie war das? Oder sein Freund, ich weiß es nicht mehr haargenau. Auf jeden Fall ist er ihm gefolgt. Er war der beste Schüler von Revan. Ja, genau. Soweit ich noch recht weiß, müsste das, glaube ich, sogar stimmen. Und er ist ihm eigentlich gefolgt. Und er ist im Prinzip, hat das weitergemacht, was Revan dann aufgehört hat. Weil er möchte ja unbedingt. Was war die Motivation von ihm nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Er will, glaube ich, die Sternenschmiede finden, um irgendwie alle zu retten. Oder irgendwie so war das. Er hat auf jeden Fall nichts wirklich richtig Böses vor. Er ist sehr, sehr verwirrt, was das Ganze angeht. Und ist halt dann leider auf die dunkle Seite gestoßen. Und da ist er dann geblieben. Ja, und ich finde, der erste Teil ist fantastisch. Großartig. Oh, mein Lieblingsplanet im ersten ist immer noch der Sith-Planet. Das ist alles, was Spaß macht. Wenn du böse bist, ja. Du kannst auch als Gute die Folter-Quest machen. Ach ja, das Schöne ist ja die beiden haben ja in den mandalorianischen Kämpfen gekämpft, also Malak und er. Als Jedi und Malak ist dann irgendwie, also Malak und Revan, und die sind halt irgendwie abgekommen. Wie es genau weiß, verzeiht uns, wenn wir das nicht mehr wissen. Es ist lange her, dass wir es gespielt haben. Und oftmals liest man es halt nur einmal, diese ganzen Nebenpads und Datenpads, die man findet. Richtig, ja, ja. Und ich bin gerade dabei, es nochmal durchzuspielen. Auf der Switch-Variante übrigens. Oh. Und die es mittlerweile auch gibt, bin ich gerade dabei, erst nochmal durchzuspielen. Aber eins der coolsten Features ist natürlich, dass man irgendwann sein eigenes Lichtschwert bauen kann. Was halt sehr, sehr geil ist. Vor allem, du kannst die Farbe dann frei bestimmen. Man kann seine Farbe ändern. Es gibt nicht nur Blau und Rot, sondern es gibt auch Grün und Lila. Und mein Lichtschwert war immer, also ich habe immer, man konnte sich ja auch über verschiedene Kampftechniken entscheiden, zwischen Einhandschwert, also nur ein Schwert, zwei Schwerter oder Doppelklinge. Ich habe immer zwei Schwerter genommen und meins war immer Grün und Lila. Meines war immer Blau und Grün als absolutes Sis. Was, man muss sich gut tarnen unter Jedis. Das Kampfsystem fand ich sehr interessant, weil du hast keine besonders großen Befehle ausgeführt, sondern tatsächlich nur Tasten gedrückt, wo die dann Befehle, wo dann im Prinzip selber ausgewürfelt wurde, ob du jetzt triffst oder nicht und wie viel Schaden du machst. Ja. Da ist tatsächlich ein Rollenspielsystem dahinter. Was ich sehr gut fand. Was halt sehr, sehr cool ist. Wobei ich beim ersten Teil, wenn ich mich recht entsinne, das Gefühl hatte, dass Granaten super mächtig waren. Ja. Ja, das stimmt. Ja, Granaten waren mega mächtig. Das stimmt allerdings, ja. Aber dennoch, es ist halt, also du bist einer Gruppe Gegner begegnet. Das Spiel hat gestoppt. Je nachdem, wie du es eingestellt hast, hat das Spiel gestoppt. Und dann konntest du deine Befehle auswählen, wie zum Beispiel, lauf dahin, wirf eine Granate, mach den Zauber, mach den Machtgriff, ich haue so zu oder mach einen starken Schuss, mach einen kurzen Schuss, mach einen langen Schuss. Und so hat man das halt dann eingegeben und so wurde das dann halt im Hintergrund ausgewürfelt. Also sehr, sehr schnell und dann wurde das halt gezeigt, was genau passiert ist. Ich fand das cool. Ich hab's echt gern gespielt. Du hast es durch, oder? Ich hab beide mehrfach durch. Du hast beide mehrfach durch, okay. Also auch auf beiden Seiten. Ja, auf allen drei Seiten. Auch auf neutral. Auch auf neutral und ich fand das immer das Härteste. Das ist allerdings wahr, das stimmt allerdings, ja. Der Soundtrack von diesem Spiel, produziert von Jeremy Soul, großartig. Abartig. So gut. Soundtrack ist so gut. Er orientiert sich sehr stark an der Originalmusik von John Williams, aber es ist, holy damn, er ist so gut. Wie gesagt, deutsche Sprecher sind großartig. Das Spiel hat sich wunderbar verkauft. Und ich habe Teil 1 fast beendet gehabt. Weswegen es mir so schwer fällt, dieses Spiel nochmal anzufangen. Was? Du hast Teil 1 noch nie beendet? Nein. Was? Weil ich damals im Hochsommer bei dem damaligen Freund von meiner Mutter habe ich dieses Spiel gespielt auf dem PC. Und im Hochsommer haben PCs die tolle Angewohnheit, dass sie überhitzen und ausgehen. Ja. Und weißt du, wo dieses Spiel ständig ausgegangen ist? Beim Endkampf? Im Endkampf gegen Malak. Dann wartet man bis auf mitten in der Nacht und spielt dann? Konnte ich nicht, weil wir am selben Tag nach Hause gefahren sind. Wir sind danach nie wieder hingefahren. Oh. Ja. Gott, verfluchte Scheiße. Ich hab's damit nie durchgespielt, leider. Aber ich bin dabei gerade. Ich spiele es gerade auf der Switch und möchte es auch unbedingt endlich mal beenden, damit ich endlich mal sehen kann, wie dieses großartige Spiel endet. Freu dich drauf, wenn du es jetzt auf der Switch wirklich das Ende erlebst. Die Switch Version ist eine gute Version. Es funktioniert wunderbar. Sie sieht manche Sachen sind ein bisschen verwaschen, aber das macht nichts. Es sieht trotzdem immer noch gut aus und also halt für die damalige Zeit, für das damalige Spiel sieht es immer noch genauso gut aus und es spielt sich auch sehr gut. Es gibt eine Download-Version für die Xbox, die ganz gut ist, weil die Texturen in der Xbox One-Version oder Xbox One X-Version werden die nochmal raufskaliert. Das heißt, das Spiel sieht noch mal ein bisschen hübscher aus. Ansonsten gibt es das Spiel natürlich auch für PC, ist ja klar. Und auch witzigerweise für iOS, also auch fürs Handy. Und aus irgendeinem Grund für den Amazon Fire TV-Stick. What? Ja. Also Handy verstehe ich ja, aber wieso den TV-Stick? Ich habe keine Ahnung, Alter. Frag mich nicht. Die Android-Version, soweit ich weiß, läuft beschissen. Aber ansonsten, die anderen Versionen sind alle ganz gut. Und man kriegt die Spiele, also Teil 1 und Teil 2 kriegst du bei Steam und bei GOG für ein Apfel und ein Ei hinterhergeschmissen. So, und jetzt pass auf. Ich besitze dieses Spiel für Steam, alle beide. Mhm. Für Good Old Games. Für die Xbox Digital. Für die Xbox in der Disc-Variante. Für PC in der Disc-Variante. Und jetzt Teil 1 für die Switch. Und hast es noch kein einziges Mal durchgespielt? Ja, aber ich besitze es in so vielen Varianten. Krass. Warum, fragt ihr euch? Weil dieses Spiel großartig ist und man es aber besitzen muss. Egal wo. Ja, und da der zweite so erfolgreich, da der erste so erfolgreich war, gab es dann im Jahre, ich glaube 2004, richtig, und bei uns dann 2005, Star Wars Knight of the Old Republic 2, The Sith Lords. Wie schaut es mit dem aus bei dir? Der zweite? Ja. Ja, sofort gekauft und verschlungen. Und hast du ihn gemocht? Was heißt gemocht? Ich habe ihn dreimal gespielt. Das ist eigentlich ein solides, gutes Game. Viele Leute mögen den zweiten. Nicht so der Hocker wie der erste, aber ein solides, gutes Game. Doch, dabei bleibe ich. Ja, ich mag den zweiten. Ich finde den zweiten cool. Er zieht sich etwas, was den Anfang angeht, weil normalerweise hast du, glaube ich, in den, weiß ich, ersten im ersten Teil hast du ein paar Stunden dann Lichtschwert, im zweiten Teil nach so 10, 11 gefühlt hast du da dann endlich dein Lichtschwert, wenn du damit durch die Gegend rennen kannst. Du spielst einen anderen Charakter als vorher. Du spielst einen, oh Gott, wer ist das? Ich glaube, du spielst da am Anfang direkt gleich einen Jedi. Gott, ich kann mich echt nicht mehr erinnern, wie das der zweite Teil losgeht. Ja, ja, du spielst den Jedi, dessen, du bist auf der Ebon Hawk gewesen. Dein, die Handlung von der Sith Lords findet mehrere tausend Jahre vor den Ereignissen der Episode, von den Ereignissen des Films Episode 1, die dunkle Bedrohung, statt. In den Ausgangspunkt bilden die Mandalorianischen Kriege, ein militärischer Konflikt zwischen dem mit militärischen gesinnten Volk der Mandalorianer und der Republik. Die Mandalorianer planen, ihren Einflussbereich zu vergrößern und überfielen dazu die Republik. Die militärisch überlegenen Angreifer brachten schnell weitere Teile der Galaxie unter ihre Kontrolle. Zwei Jedi, Revan und Malak, gelang es jedoch, die Überreste der republikanischen Truppen zu organisieren, dass sie das Blatt wenden und die Mandalorianer letztendlich in die Schlacht von Malakor 5 bezwingen konnten. Danach kam es zwischen Revan und Malak zum Konflikt, in dessen Folge sich beide bekriegten. Malam obsiegte und verschwand im Anschluss scheinbar spurlos aus der bekannten Galaxis. Zwei bis dahin unbekannte Sith, Darth Sian und Darth Nihilus, begannen daraufhin den Feldzug gegen die Jedi. Ihnen gelang es, die Jedi weitgehend zu eliminieren und die sich von den Folgen der Mandalorianischen Kriege erholte Republik zu schwächen. Das war die Story. Das ist der grobe Umstory. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Jedi-Ritters, der in der Schlacht von Malkor 5 als General an der Seite von Revan kämpfte. Im Spiel sind sowohl Name als auch Aussehen und Geschlecht der Figuren nicht vorhanden, sondern im Spiel wieder frei wählbar. Du bist im Prinzip, du hast mit den beiden gekämpft, wachst in einem Bagdad-Tank auf und dann geht's los. Weil das Spiel startet mit einem Tutorial. Hey, deine Ebon Hawk, die dir gehört, ist kaputt. Du bist ein Druide und du musst deine Leute helfen. So lernst du das Spiel kennen. Und so startet das Ding und am Ende wachst du in einem Bagdad-Tank auf und hast keine Ahnung, wer du bist. Und dann geht das Spiel halt los. Und ja, ich mag das Spiel eigentlich. Ich habe nichts dagegen. Ich finde das Spiel eigentlich ziemlich gut. Hast du es durch? Nein. Das habe ich nie beendet. Ich weiß sogar noch, warum. Ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich nicht weiterkam. Und ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht mehr, welcher Punkt es war. Ich weiß nur, dass ich an irgendeinem Punkt frustriert aufgehört habe. Und gesagt hatte, ich habe keine Lust mehr. Ich weiß nur nicht mehr, wo. Ich will es aber auch noch durchspielen. Ich weiß, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern, der irgendwie richtig Schwierigkeiten macht. Ich kann es tatsächlich nicht mehr sagen, aber irgendwo habe ich dann gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich habe einfach aufgehört. Das war komisch. Warum? Vielleicht hat mich wieder irgendwas abgelenkt. Das kann natürlich auch sein. Da kam ein neues Spiel raus. Das kann natürlich auch sein. Ja, das ist, kann auch passiert sein. Man trifft ja auch wieder verschiedene Figuren, zum Beispiel die mal Kreia, eine alte, blinde Jedi-Meisterin, die trifft man am Anfang. Die halt mit dir rumrennt und dir ständig sagt, hey, du bist auch ein Jedi, komm schon, du musst Dinge tun. Und wo sich dann am Ende herausstellt, she's a fucking bitch. Ja, ich hätte sicher von vornherein am liebsten schon eine Klippe runtergeworfen. Ja, ich fand sie auch nicht sonderlich nett, die alte. Oder einfach in irgendeine Abstellkammer einsperren. Oder wie bei Tomb Raider in den Freezer. Du, möchtest du mal nach dem Reaktorkern gucken? Ich bin kein Ingenieur. Du bist ein Jedi, du kannst das. Komm, geh mal. Du machst das schon, kein Stress. Alles kein Problem. Ja, die triffst du dann halt und dann triffst du halt auch mehrere coole Figuren. Den allerersten, den du dann auch triffst, ist, glaube ich, der Aten Rand. Im Prinzip der... Er ist so ein bisschen... ein bisschen wie Han Solo, irgendwie, der Typ. Ja. Ist ja auch Party-Mitglied, finde ich. Ist, glaube ich, sogar Schmuggler, ja. Ist auch Pilot. Nickname Jack, ja. Ja, richtig. Und der ist, glaube ich, auch ein Schmuggler, ja. Er sieht zumindest danach aus. Der ist ganz cool, der ist, glaube ich, der Wenn man weiblich spielt, kann man den, glaube ich, romancen, soweit ich weiß. Dann gibt es noch Baudur. Der ist, das ist so ein Typ mit so Stacheln, der sieht so aus wie von, der ist, glaube ich, aus der Rasse von, das ist ein Ingenieur, ist, glaube ich, dieselbe Rasse wie aus Episode 1, der Darth Maul. Mit diesen Hörnern auf dem Kopf. Mhm. Dann darf man nicht vergessen, Vias Mar, die Schülerin von Darth Nihilus, die du ja auch mitnehmen kannst, soweit ich noch weiß. Und die, das ist die Blinde, die du umkehren kannst, wenn du gut bist. Ah, ja, die. Die man so richtig böse machen kann. Bei der ist es auch gar nicht so schwer, weil sie ja von Haus aus schon böse. Ja, das stimmt, ja. Da hast du recht. Dann gab es noch Goto, der Anführer der Tauschhändler, an den erinnere ich mich fast gar nicht. Dann gab es natürlich Brianna, die man wunderbar auf die dunkle Seite ziehen konnte, weil die eigentlich richtig hell war. An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, die hat einige Probleme gehabt, die Frau. Auf jeden Fall, die hat auch sehr große Zweifel daran gehabt, was genau, was jetzt richtig ist, was falsch ist. Dann gab es wieder meinen Liebling, HK47. Ja, er hatte leider nur ein Gastspiel, weil du ihn zerstört hast. Aber gut. Ach, das war bestimmt. Dann gab es die Kopfgeldjägerin Mira, falls du dich auch noch an die erinnerst. Die konnte man umbringen. Echt? Warum sollte man das tun? Ich glaube, die konnte man umbringen. Ich glaube, die hat sich, wenn du es hingekriegt hast, hast du dich, glaube ich, selbst umgebracht. Soweit ich noch weiß. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Dann gab es Darth Sion. Oder Darth Trajans Schüler, den gab es auch noch, stimmt, ja. Das war dieser komplett zerstörte, der mit der kaputten Haut. Ah. Der in dem Charakterscreen, also in dem Startscreen mhm. vom ersten Teil ist. Dann gab es den Historiker Mikal. Dann gab es die Atriss, das ist die Jedi-Meisterin gewesen. Ich glaube, das war die Meisterin von der Brianna, soweit ich das noch weiß. Ja, genau. Oder? Richtig? Ja, genau, richtig. Ja, genau. Die letzte Historikerin der Jedi. Die kam dann noch drin vor. Und dann gab's noch Mandalore. Söldner, Anführer der Mandalorianer, den man im ersten Teil töten kann, by the way. Warum auch immer. In diese Arena, kennst du noch? Oh, nein. Tatsächlich, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, auf jeden Fall, Mandalore ist so ein das ist halt Mandalorianer, den du halt dann im ersten Teil in so einer Arena umbringen kannst. Da gab es noch Meister Vrock und Meister Kavar. Und das sind dann die zwei Jedi-Meister, die man auch wieder trifft. Auf jeden Fall, ich fand den zweiten Teil ziemlich gut. Ich habe ihn gern gespielt, aber wie gesagt, ich habe ihn auch nicht durchgespielt aus irgendeinem Grund. Irgendwo bin ich wieder hängen geblieben oder wurde wieder abgelenkt, typischerweise, warum auch immer. Ein kleines witziges Detail, es gab irgendwann urplötzlich einen Patch für den zweiten Teil von KOTOR auf Steam, der Achievements eingeführt hat und Sachen, die damals rausgekartet wurden, wieder reingekartet hat. Warum auch immer. Der ist urplötzlich auf einmal aufgetaucht. Keiner weiß wieso. Egal, Hauptsache. Aber anscheinend gab es da noch Sachen dazu, ja. Wie gesagt, ich fand den Teil super. Den kann man auch noch. Den kriegst du auch für ein Apfel und ein Ei hinterhergeschmissen. Da kannst du halt auch wieder jede spielen. Ich finde sie. Wobei halt der erste erzählt. Einfach besser war. Der erste ist um einiges besser, richtig, ja. Aber der zweite macht dennoch einen Haufen Spaß. Danach gab es leider keinen dritten Teil, obwohl sie alle gesagt haben: Hey, wie wär's mit Teil 3? Komm schon, wir brauchen unbedingt einen dritten Teil. Hey, wir wollen alle Teil 3 haben. Nach der Veröffentlichung von The Sith Lords fertigte Obsidian Entwürfe für einen Nachfolger an. Dieser war als abschließender Teil der Knights of the Republic Trilogie gedacht. Das Spiel sollte die Suche von Metra Surik nach Revan behandeln. LucasArts entschied sich jedoch drängend seitens Obsidian nicht das Projekt zu genehmigen. Daher erschien bislang kein weiterer Teil der Republik-Reihe. Aber letztes Jahr wurde ein Remake angekündigt von Teil 1. extra für die PlayStation 5, glaube ich, so oder irgendwas. Also exclusive sogar. Echt? Ja. Soweit ich weiß, war das sogar exclusive. Krass. Auf jeden Fall soll das in den nächsten paar Jahren erscheinen. Ich bin gespannt, wann. Ich bin gespannt. Ah, für PC. Für PC und PlayStation 5. Ich bin gespannt, ob sie da irgendwas, wie es wird, wie sie es machen, wie sie das Kampfsystem vor allem umsetzen wollen in die heutige Zeit. Finde ich sehr interessant. Und ja, dann gab es halt jahrelang nichts mehr, bis am 20. Dezember 2011 das MMO Star Wars The Old Republic veröffentlicht wurde. Wie ist denn deine Beziehung zu Star Wars The Old Republic? Ich finde es ein gutes Singleplayer-Spiel, das leider Multiplayer geworden ist und dann so eine Art komische Bezahlbelohnungssystem drin hatte, obwohl es gratis ist. Am Anfang war es nicht gratis, das ist das Schöne. Ja, ich habe alle Phasen von dem Spiel mitgemacht, auch als es noch ein Abo-Modell hatte. Deswegen habe ich da eine sehr komische Beziehung zu diesem Spiel. Am Anfang war es tatsächlich noch ein Bezahlmodell. Und es war halt, es ist ja gut beschrieben, es ist halt tatsächlich Singleplayer mit Multiplayer-Anteil. Seit 2012, im November 2012 wurde das Ganze durch eine Free-to-Play-Variante ergänzt. Ja, ich spiele es immer mal wieder, weil ich finde es tatsächlich, die Handlung ist großartig. Die Geschehnisse sind etwa 300 Jahre nach Knights of the Republic angesiedelt und spielen mehr als 3000 Jahre vor dem Aufstieg von Darth Vader. Und es ist ein großartiges MMO, finde ich, mit einer fantastischen Story, weil jeder Charakter, den du spielst, auf Gut und auf Böse, hat seine eigene Geschichte. Es gibt mehrere Klassen. Auf der republikanischen Klassenseite gibt es den Jedi-Ritter, Jedi-Botschafter, Soldat und Schmuggler. Auf der imperialen Seite gibt es Jedi-Krieger, Sith-Inquisitor, Kopfgeldjäger und imperialer Agent. Und du kannst auch dort so gut und so böse sein, wie du willst. Das Problem ist in der ganzen Sache, bei den MMO hat das leider relativ wenig Auswirkungen, weil die Story hat vorgeschrieben. Ja. Aber du kannst dennoch so mies sein, wie du willst, wie zum Beispiel ich als Jedi-Ritter, weil ich habe es als Jedi-Ritterin durchgespielt. Das habe ich tatsächlich, ich habe tatsächlich die Story vom Jedi-Ritter durchgespielt und war das größte Arschloch, was es gab. Aber da war tatsächlich, du hast gerade diesen armen Mann einfach niedergeschlachtet, weil er Informationen gegeben hat. Ich so, ja, das machen Jedi so, das ist schon so richtig. Er könnte ja Leute verraten oder so. Ja, was ich aber sehr unbefriedigend fand, ist der wirkliche MMO-Aspekt. Du spielst es wie ein MMO, das habe ich zu Beginn gemacht und das war der größte Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Ja. Weil du gehst mit einer Gruppe von Leuten in irgendeinen Dungeon und du hast immer irgendeinen Vogel dabei, der komplett gegen die Gruppe schießt. Und das kann mit diesen Entscheidungen und diesem Moralsystem halt perfekt umgesetzt werden. Sodass du am Ende keinen Bock mehr hast. Jo, wir sind von 5 Leuten 4 Gute. Der Böse gewinnt ständig. Also kriegen wir alle... Aber du kriegst trotzdem... Nein, du kriegst trotzdem die guten Punkte. Ja, aber wir kriegen nur die negative Story. Ja, richtig, das stimmt allerdings. Du kriegst allerdings, positiv Punkte für das, dass du etwas Negatives getan hast. Das fand ich eigentlich ziemlich geil, das System. Du hast halt, wenn du eine Gruppe hattest, du hattest Gruppenentscheidung. Gruppenentscheidung heißt, du hast zum Beispiel einen Typen gehabt, der vor dir stand, den konntest du entweder abknallen oder nicht abknallen. Und je nachdem, wie du drauf gewotet hast, hat das Spiel ausgewürfelt. Wer kriegt den Zuschlag? Wer kriegt den Zuschlag? Richtig, das war alles random. Ich fand die Idee cool, die Umsetzung... Die Umsetzung absolut mangelhaft. Weil am Anfang habe ich es auch so gespielt, dass du halt wirklich von Quest zu Quest gelaufen bist, auch Nebenquests gemacht hast. Mittlerweile läuft das Spiel anders ab. Du kannst dich tatsächlich komplett auf die Hauptstory deines Charakters konzentrieren und hast keine Probleme. Das komplette Spiel über. Null. Und so wie mit sage ich, jetzt ist es angekommen bei einem guten Solo-Spiel, dass es MMO getarnt ist. Ja. Du brauchst keine Nebenmissionen machen. Die meisten führen eh ins Nix. Ist absolut egal. Es sei denn, du möchtest deine Charakterwerte noch ein bisschen raussteigern oder ein bisschen heller, ein bisschen böser werden. Aber ansonsten tatsächlich haben die keine Auswirkungen. Aber null. In diesem Zustand, muss ich sagen, hat es dann mehr Spaß gemacht als zu Beginn, wo du diese dämlichen... Du bist in der 5-Mann-Gruppe und der Böse gewinnt und du willst es auf gut spielen. Na gut, ja. Ich muss fairerweise sagen, ich war der Böse. Aber das ist halt unbefriedigend, weil die Leute auch sagen, hey, ich verstehe ja, dein Character-Setting ist, du willst so ein Sith sein. Ist ja auch in Ordnung. Aber wir kriegen die Story halt nicht mit von gut. Such dir demnächst böse Leute. Also haben sich böse Leute zusammengesucht und gute. Und somit war dieses Auswählen von Entscheidungsoptionen dann wieder belanglos. Ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass du die älteren Dungeons, also tatsächlich wirklich alle Dungeons alleine machst. Aus dem Hauptspiel kannst du alleine machen, weil dir ein überstarker Roboter zugesetzt wird, der im Prinzip neben dir herläuft, dich heilt, während du alles platt machst. Oder auch angreift. Finde ich geil. So kannst du auch den älteren Content mal sehen, bei dem keiner mehr spielt. Finde ich super. Weil das Spiel lebt tatsächlich von der Story. Das Spiel lebt tatsächlich von einer Geschichte erzählen, nur halt mit dem Kampfsystem von einem typischen MMO, das heißt Knöpfchen drücken und warten, was passiert. So aller WoW-mäßig. Aber mir macht das persönlich gesagt, hat es nichts ausgemacht, aber ich finde das Spiel großartig. Ach, ja, du, wie gesagt, ich fand herrlich. Das Setting und die Grundidee, wie du es vorher gesagt hast, richtig gut. Und da hätte man richtig viel draus machen können, nur die Umsetzung. Und was ich spielerisch beim Release erlebt habe, als ich noch bezahlt habe dafür, das war halt schade, weil man sich halt immer schon in den Gruppen gebildet hat, die böse sind, dann erlebt man die böse Story. Und dann brauchst du auch nicht mehr diese Würfelentscheidungen, die zufällig, weil jeder kriegt auch die Punkte, die er gewählt hat. Ja, es gibt auch so, es gibt dann tatsächlich ein paar Unterschiede, weil du kannst es ja auch außersehen schwerer machen. Wie ich hab's halt als Jedi-Ritter, habe ich ja die Story des Jedi-Ritters durchgespielt. Den einen Typ, mit dem hätte ich nur reden müssen. Ich habe ihn angegriffen. Weil ich habe als Jedi-Ritter gespielt, aber nur böse Antworten gegeben die ganze Zeit. Und so habe ich mir das Spiel also einmal schwerer gemacht, weil ich gegen den Jedi-Meister antreten musste. Oh, ups. Und da ist die Entscheidung aber fest, da kannst du nicht nochmal laden. Ich fand es tatsächlich am Ende nur schade, dass sie nicht einfach einen Singleplayer draus gemacht haben. Ja, stimmt. Ja, was leider. Was ich denen an Geld in den Rachen geworfen hätte für jedes Story-DLC. Weil die Story ist unvergleichlich gut. Ja, für ein MMO ist die Story sehr, sehr gut. Und das ist, sie geht hier immer noch weiter. Es gibt ja schon mehrere Add-ons. Es gab Ausstieg des Huttenkartells. Ich muss mich nur kurz revidieren. Sie ist vergleichbar gut. Es gibt eine Story, die noch geiler ist in einem MMO. Welche? Und das ist Final Fantasy Realm Reborn. Die ziehen da eine Story auf, die noch geiler ist. Das stimmt allerdings, ja. Aber wenn man so vom Storytechnischen her gehen kann, von MMOs, ist das tatsächlich eins der besten, die man spielen definitiv. Kann. Wenn man Star Wars mag. Auch wieder so eine Variante. Gut, das wenn du Star Wars magst. Ist die Bedingung, aber es ist halt viel besser aufgesetzt als zum Beispiel so ein Riese wie World of Warcraft von der Story. Ja, richtig. Es gab halt verschiedene DLCs. Also halt Addons wie Ausstieg des Huttenkartells, Galactic Starfighter, Galactic Strongholds, Shadow of Revan, was ein Story-DLC war, Knights of the Fallen Empire, Knights of the Eternal Throne und das neueste von 2019, Onslaught. Also mittlerweile kannst du auf Stufe 75 leveln und es läuft immer noch nach all den Jahren, was ich sehr interessant finde. Und es ist auch immer noch Free-to-Play. Und das macht im Spiel eigentlich nichts aus, weil ich habe es auch nur auf Free-to-Play gespielt. Ich habe nie was bezahlt. Und ich finde es so absolut okay. Also ich mag es, ich finde es gut. Es ist halt sehr schwierig, wenn man halt keine MMOs mag. Das kann ich verstehen. Wobei ja nach der Beschreibung, die du jetzt gegeben hast, auch nicht mehr, weil die MMO-Aspekte, diese Dungeons in älteren Dingern, kannst du ja mit dem Bot machen. Ja. Kannst du. Richtig. In den alten, also du kannst du die komplette Story erleben, weil manche Dungeons sind ja auch storyabhängig. Und so kannst du dann halt die Story so weitererleben, was ich halt gut finde. Schade ist es halt nur, dass es halt, wie gesagt, im MMO feststeckt. Ja. Und dass es irgendwie keinen richtigen Abschluss gibt, weil ich habe zwar die Story soweit durchgespielt bis zum ersten Addon. Na? Aber dann war es halt so, jetzt habe ich irgendwie auch keine Lust mehr. Ich habe jetzt bis dahin Spaß gehabt, aber irgendwie fühlt sich dann nicht so fertig an. Oder schade. Aber was man dem lassen muss, dieses Spiel ist eins der wenigen MMORPGs, das voll synchronisiert ist und auf Deutsch ist und großartig synchronisiert ist auf Deutsch. Könnten sie tatsächlich öfter machen. Ja. Vor allem gut Deutsch synchronisieren. Was ja auch nicht schwer wäre, wenn man sich die richtigen Sprecher holt. Oder das richtige Studio. Ja, und ordentliche Regie. Ansonsten, ich finde, wenn man mal ein MMO spielen möchte und man möchte die Old Republic, vermisst man so ein bisschen, kann man tatsächlich Star Wars The Old Republic, kann man sich das antun, finde ich. Es ist Free-to-Play. Man kann es wunderbar spielen. Man kann wenn sich man, nicht wenn nur antun, kann. Sofern man Star Wars mag, sollte man einfach mal einen Blick riskieren. Es kostet ja nichts. Das Ding läuft auf so gut wie jedem Laptop mittlerweile. Und man muss also, nicht mal viel lesen, weil es wirklich grandios deutsch vertont ist. Weil alles vorgelesen wird, richtig. Was würdest du dir einen dritten Teil wünschen? Ja. Aber als Singleplayer. Wenn ja. Ja, das schon. Wenn ja, wie? Wie meinst du, wie? Was würdest du haben wollen? Würdest du es genauso haben wollen wie in Teil 1 und Teil 2 oder würdest du irgendwas? Ich würde es gern so haben wie in Teil 1 mit einer cooleren Grafik und ich würde mir tatsächlich irgendein innovatives System fürs Leveling des Charakters, also für die Individualisierung von meinem Charakter wünschen. Dass nicht das Moralsystem das einzige Individualisierbare im Spiel ist, neben dem Lichtschwert. Ha. Okay. Ja, weil ich fand es ein bisschen eintönig, immer nur diese Machtfertigkeiten irgendwie durchzulernen. Und es wäre sehr interessant, Knights of the Old Republic, wenn du tatsächlich konstant als wie in dem MMO in die Klasse spielen könntest. Richtig. Dann würde ich mir zum Beispiel einen Schmuggler erstellen, zum Beispiel. Ich würde mir einen Jedi so erstellen und ihn komplett als Sith spielen. Ja, genau, richtig. Aber das ist halt den Fall eines Jedis dann mit einzubauen. Das wäre schon geil. Oder was ich halt auch cool fände, so ein Händler, weißt du? Dass du so eine Art Berufssystem, wie du es gerade genannt hast, am Anfang nimmst. Und dann spielst du als Händler und rutschst einfach in die Story irgendwie rein. Und hast dann einfach beim Kaufen und Verkaufen einen Bonus auf deine Credits. Du bist der Nebencharakter und läufst mit dem Helden mit. War auch geil. Das gab's schon mal in White Knight Chronicles 1 und 2. Ich persönlich hätte es gern so wie in den ersten zwei Teilen, nur halt hübscher. Und das war's. Mehr brauche ich nicht. Ich hätte gern einfach bitte wieder die alte BioWare-Formel zurück. Vielen Dank, BioWare. Und die hätte ich gern wieder zurück. So wie sie damals war. Gut geschriebene Charaktere, gut übersetzt. Okay, das war die genauso Wunschvorstellung. Was ist jetzt die realistische Vorstellung? Vermutlich wird es ein, da es EA ist, die in die Spielereihe gehört, wird es vermutlich ein Pay-to-Win-Service-Game, wo Inhalte reingepatcht werden, alle halbe Jahre. Alte Inhalte werden gestrichen, das heißt, du hast keine Chance, alte Inhalte zu sehen, es sei denn, du spielst dieses Spiel konstant 24 Stunden pro Tag oder 24/7 und Lichtschwerter kriegst du nur schwache Lichtschwerter, die restlich musst du kaufen und wenn du einen Gegner besiegt hast, gibt es Lootboxen. So. Den aber nur Schrott drin ist, es sei denn, du kaufst den Star Wars The Old Republic Season Lootbox Pass und dann kriegst du besseren Loot. Ja, klingt realistisch. So wird es vermutlich auch. Ach ja, und nur fürs Handy. Das kommt dann nur fürs Handy. Nur für iOS und Android. Sonst für gar nichts. Genauso wird es ablaufen. Das klingt wie ein Horrorfilm. Ja, irgendwie schon. Das ist eine Horrorvorstellung. Wir hoffen mal, dass es nicht so kommt. Ja, damit würde ich sagen, das war unser kleiner, kurzer Abschnitt in die großartige Star Wars The Knights of the Old Republic Reihe. Ich zock den ersten jetzt weiter. Ich weiß jetzt, was du jetzt machst. Das Elysium spielen. Ja, okay, gut, ja, gut. Willst du nicht noch den ersten nochmal spielen, den zweiten auch nochmal hinterher? Na, ich müsste sie kaufen. Du hast sie doch für PC. Nein. Ehrlich? Ich habe es mir damals in dem Steam Sale gekauft, aber der ist irgendwie fehlerhaft gewesen, weswegen sie mir mein Geld zurücküberwiesen haben und die Spiele aus meinem Ding entfernt. Goddammit. Und ich dachte mir, nein. Habe ich den Steam Support angeschrieben und habe gesagt, ja, musst du halt nochmal kaufen. Oh Mann. Hat aber dann halt okay, 75% gut. mehr gekostet. Aha, okay, gut, verstehe. Alles klar. Na gut. Aber dennoch danke ich dir wie immer, dass du da warst. Immer wieder gerne. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt, aber springt bloß nicht darunter, nur weil ein Jedi es euch sagt.